Schirmdibumdibum. Oh, Jack. Oh, mein Gott. Hey, Jack, komm rein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie konntest du mich so hintergehen, Anne? Hab ich das denn? Wie würdest du das denn sonst bezeichnen? Du und Mary? Nackt? In meinem Bett? Wir haben's dir vorgewärmt, Jack. Ja, genau. Wie bitte? Ach, Jack, jetzt bin ich den Beleidigten. Das steht dir nicht. Leg die vermaledeite Pfeife weg, zieh dich aus und komm zu uns. Die Pfeife? Weglegen? Komm. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Es gibt Geschichten, die sind wahr und auch so unglaublich, dass sie wie ausgedacht klingen. Abenteuer aus längst vergangenen Zeiten, die einen beim Zuhören den Atem stocken lassen. Auf Piraten stecht den See, flügt im Sturme das Meer. Das Segel schlägt von Luft nach Lee, der Wind treibt uns vor sich her. Solch eine wahre Geschichte will ich euch erzählen. Die Geschichte einer Frau, die mit dem Teufel geritten ist und die im Jahre unseres Herrn 1720 ein Leben gelebt hat, von dem viele von uns nur träumen können. Eine Frau, die wild war und mutig und frei, die sich um Regeln nicht geschert hat, deren Grenze einzig und allein der Horizont war. Und deren Leben so ungeheuerlich, dass wir noch heute ihren Namen kennen. Anne Bonny, die Piratin. Segeln Sie! Folge 7. Königinnen der Karibik. Das wird die Rose sein. Schnell, anziehen. Wir müssen an Deck. Was hast du jetzt vor, Anne? Haben wir genug Schildkröten? Jack! Was? Habt ihr ein paar Schildkröten gefangen? Ja, ja, ja, wie du gesagt hast. 4 oder 5 werden das sein. Sehr gut. Gib Befehl, sie ausbluten zu lassen und das Blut in 2 Fässern aufzufangen. Hä? Was um Himmels Willen hast du vor, Anne? Ja, Anne. Was ist dein Plan? Das erkläre ich euch gleich an Deck. Euch und den anderen. Okay. Und Sammy, kannst du etwas erkennen? Es ist die Rose. Ja. Ja, sie ist es. Es ist die Rose. Sehr gut. Dann komm runter, Sammy. Ei. Schnell. Und du, Danny, hol die schwarze Flagge ein. Ei. Und jetzt? Was ist dein Plan, Anne? Pass auf. Es dauert nicht mehr lange, dann ist die Rose so nah, dass sie durchs Fernrohr Einzelheiten hier auf Deck erkennen kann. Also, versteckt euch unter Deck. Alle, bis an die Zähne bewaffnet und macht keinen Mucks. Und du und Mary? Ja, genau. Wir bleiben oben an Deck. Lass nackte Tatsachen sprechen. Los, bringt uns die Fässer mit dem Schildkrötenblut. Jetzt verstehe ich. Das ist genial, Em. Was denn? Was ist genial? Übergießt uns damit. Übergießen? Ja. Mit dem ganzen Blut? Ja. Na los, macht schon. Gott. Ihr seht schrecklich aus. Wie geradewegs der Hölle entstiegen. Und genau das ist der Plan. Die Briten werden gleich durch ihr Fernrohr ein verlassenes Schiff sehen. Keine Segel gesetzt, führerlos auf dem Meer treibend. Und die einzigen Überlebenden an Bord sind 2 Frauen. Nackt und blutüberströmt. Mary und ich werden über der Reling hängen, mehr tot als lebendig. Mit allerletzter Kraft um Hilfe flehend. Und mit dem Selbstverständnis einer Weltmacht werden die Briten beidrehen, um uns arme, wehrlose Frauen zu retten. Und weil sie denken, dass das Schiff verlassen ist, werden sie unvorsichtig sein. Ganz genau. Und sobald sie angedockt haben und übersteigen, brecht ihr aus euren Verstecken hervor. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Sie werden uns nicht viel entgegenzusetzen haben. Das ist genial. Schnell, wir haben nicht mehr viel Zeit. Es dauert zwar noch ein bisschen, bis sie bei uns sind, aber bald schon können die Briten durchs Fernrohr etwas erkennen. Dann muss unser Schauspiel perfekt sein. Schon seit Stunden. Wann sind die denn endlich da? Ja, Mann. Mein Fuß ist auch schon eingeschlafen. Du hast einen Holzbein-Look. Der andere Fuß, du Depp. Ruhe, verdammt. Es kann doch nicht mehr lange dauern, also. Reißt euch zusammen. Sie kommen. Sie kommen näher. Sie fallen tatsächlich darauf rein. Jetzt unser bestes Schauspiel. Bitte! Rettet uns! Können Sie mich Hilfe! Ja! Ja! Ja, wir sind auch! We're British! We're British ladies! Leute, help. Die Damen dort sind Britinnen und sie leben noch! Help, please! Erbarmt euch unser! Haltet auf! Hilfe naht! Wir sind gleich da! Ja, bitte! Helft uns! Helft uns! Sind Sie allein? Ist noch jemand bei Ihnen? Nein, nein, wir sind die Letzten! Die Letzten! Überlebenden! Wir setzen über! Auf drei! One, two, three! Ja, so ist gut. Sie bewegt sich weiter. Sehr gut. Verteuern. Macht das Schiff an der Rose fest. Ja, gut. So, und jetzt übersetzen. Private Phillips, Private Johnson, mir nach. Zu Befehl, Sir. Haltet aus, Miladies. Die Rettung naht. Miladies. Oh mein Gott. Das ganze Deck hier ist ja alles voller Blut. Verbandszeug. Schnell, bringt mir Verbandszeug. Zu Befehl. Er rettet uns das Leben. Thank you, Sir. Oh mein Gott. Was genau ist denn passiert? Ein Überfall. Die anderen sind... Seid unbesorgt, Miladies. Ab sofort seid ihr in Sicherheit. Ja. Ihr aber nicht! Attacke! Eine Fahrt! Eine Bewegung! Ja, Hände da, wo ich sie sehen kann. Nur eine falsche Bewegung, nur ein einziger Griff. Zu Säbel oder Muskete? Piratenpack! Niemals werden wir! Möchte sonst noch jemand den Helden spielen? Nein? Ist auch besser so. Seht ihr das? Auf jeden von euch ist eine Waffe gerichtet. Also, die Hände schön oben lassen. Ja, so ist gut. Ihr solltet euch mal sehen. Ihr solltet euch mal sehen, der Stolz des British Empire mit erhobenen Händen und heruntergelassenen Hosen. Sieg Raider! zwei Weibsbilder. Ihr sagt, es sind zwei Weiber, die uns zum Gespött der gesamten Karibik machen. Governor, unsere Versuche, diese Plage Herr zu werden, gleichen eine Kuh auf Hasenjagd. Piratenschiffe sind schnell und wendig. Sie kennen jeden Schlupfwinkel in diesem gottverdammten Insellabyrinth und können uns in den flachen Buchten mit ihrem niedrigen Tiefgang entkommen. Wie war das? Sie haben einfach zu viele Vorteile auf ihrer Seite. Nicht das! Das mit der Kuh und dem Hasen? Ach so, naja. Also, ich meinte damit, dass eine Kuh ja auch eher zufällig mal einen Hasen tottritt. Anstatt ihn auf der Jagd zu stellen, Sir. Ihr vergleicht also die Royal Navy mit einer Kuh, Admiral? Hab ich das richtig verstanden? Das war nur ein Bild, um zu verdeutlichen... Ich habe das schon verstanden! Vor allem habe ich verstanden, mit was für einem Selbstbild ihr in diesen Krieg gegen die Piraterie zieht, Admiral! Geht mir aus den Augen! Sofort! Jawohl, Sir. Ich glaube, ich habe immer noch Schildkrötenblut im Ohr. Ja, komm, lass mich mal nachsehen. Oh, ob ich das jemals wieder rauskriege. Oh. Dafür hast du keinen einzigen Schwerthieb abbekommen. Keinen Streifschuss kassiert, noch nicht mal einen Faustschlag. Stimmt. Oh, was für ein Sieg. Auf dich, N, und deinen klugen Kopf. Prost. Cheers. Cheers. Auf die wildeste, freieste Frau, der ich jemals begegnet bin. Hör auf zu schwadronieren und küss mich endlich. Lass uns nachher noch ein wenig weiterfahren, ja? Nur du und ich. Ich kenne ein einsames Fleckchen am Strand. Alors, les filles. Ihr könnt euch auch hier ein Zimmer nehmen, ne? Juliette! Coucou, Anne! Moi. Genug Gold zum Bezahlen solltet ihr ja wohl haben, non? Was man so hört, waren eure letzten Raubzüge mehr als erfolgreich, hein? Juliette, darf ich dir Mary Read vorstellen? Salut. Sie ist meine... Ah, ich weiß, wer sie ist. Enchantée, Marie. Was? Woher kennst du sie? Anne, die ganze Karibik spricht von euch. Von den zwei Frauen, die die Rose fast im Alleingang gekapert haben. Zwei Piratinnen, die ihren ganz eigenen Weg gehen. Anne Bonnie und Marie Riede. Was? Das hat sich schon rumgesprochen? Oh, wir hätten besser doch keinen überleben lassen sollen. Du bist berühmt, Anne. Wir, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, Mary. Mit dir an meiner Seite gibt es nichts, was ich mir nicht zutraue. Pardon, ich störe die zwei Turteltäubchen ja nur ungern. Aber man hört auch überall, dass Woods Rogers sehr, sehr wütend ist. Auf euch. Die Rose war das Versorgungsschiff für Nassau. Ihr habt seine gesamten Vorräte gekapert. Hey, so viel rum, dass Jack ein ganzes Jahr volltrunken sein wird. Es heißt, Woods Rogers habe ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Er will euch. Tot oder lebendig. Jetzt sind wir wirklich berühmt. Cheers to that. An Ecoutin, nimm das nicht auf die leichte Schulter, hein? Seit Charles Vane gefangen genommen worden und Blackbeard tot ist, hat die Royal Navy ihr Erfolgserlebnis, das sie so dringend brauchte. Und... Errette. Was hast du da gerade gesagt? Dass die Royal Navy nach diesen Erfolgen jetzt Aufwind hat und... Nein, davor. Was ist mit Charles Vane? Und mit Blackbeard? Mon Dieu, ihr wart wirklich lange auf See, dass ihr davon nichts mitbekommen habt. Wovon? Eben alors, dass Charles Vane in Jamaika im Gefängnis sitzt. Ja, er wurde als Schiffbrüchiger auf hoher See gerettet, aber man erkannte ihn und hat ihn in Spanish Town der Justiz übergeben. Verdammt! Der Gouverneur von Jamaika hat ihn zum Tode verurteilt, aber ja, bis zur Hinrichtung lässt er ihn noch im Gefängnis vor sich hin vegetieren. Und Blackbeard? Du hast gesagt, er ist tot? Ewig. Gefallen in einem gottlosen Kampf. Durchbohrt von 5 Pistolenschüssen und 20 Schwerthieben. Blackbeard? Du meinst Edward Teach, alias Blackbeard ist tot. Man sagt doch, er sei der Teufel höchstpersönlich. Blackbeard tot? Ich kann es kaum glauben. Was? Was, Ben? Ben Hornigold? Non, mais Anne, ich bitte dich. Benjamin hat sich doch schon vor Blackbeard in die Hosen geschissen, als die beiden in der Sauna zusammen rumgesoffen haben. No. Es heißt, da ist so ein junger, ehrgeiziger Offizier der Royal Navy, der den Piraten persönlich den Kampf angesagt hat. Ja, ich erinnere mich. Jack hat mir vor Ewigkeiten mal von ihm erzählt und dieser junge Offizier, der hat Blackbeard und Charles Vane oder... Ewig. Aber er hat Blackbeard nicht einfach nur rumgebracht. Nein, er hat ihn erniedrigt, ihm die Würde genommen. Was hat er getan? Er hat ihm den Kopf abgeschlagen und an den Bugspriet genagelt. Was? Mein Gott, was für ein Unmensch. Wie heißt dieser Mann, dieser oberste Piratenjäger, dieses Monster? Jonathan Barnett. Alles in Ordnung mit dir? Du siehst aus, als hättest du Davy Jones gesehen. Ist denn nicht gut? Nein, es ist nur... Juliette, bist du sicher? Der Mann heißt Jonathan Barnett. Mais oui, ganz sicher. Sein Name fällt gerade überall in der Karibik, wo Piraten an den Galgen geführt werden. Was ist denn mit diesem Jonathan Barnett? Kennst du ihn, Anne? Ja, von früher. Aus einem anderen Leben. Beschäftigt dich so sehr? Zieht es dich wieder hinaus aufs Meer? Wir hängen hier schon seit fast 2 Wochen fest. Jack ist kaum noch bei Sinnen, so viel Opium, wie er raucht. Aber ohne den Ruf des Captains sticht die Raider nicht in See. Dann bring ihn dazu. Ach. Im Grunde warst du schon bei den letzten Fahrten mehr Kapitän der Raider als Jack. Was hält dich ab? Ist es dieser Offizier, dieser Piratenjäger? Ja, auch. Du kennst ihn von früher. Aus Charlestown, ja. Wir waren jung und hatten Träume. Aber Jonathan hat damals schon alle Piraten gehasst. Und dieser Hass ist jetzt offenbar das Öl, das das Feuer immer weiter anheizt. Er scheint ein wirklich gefährlicher Mann zu sein. Zeiten werden rauer. Charles sitzt im Kerker in Jamaika. Ist die Bonne des Tod? Und Blackbeard auch. Ich meine Blackbeard. Ich kann es immer noch nicht fassen. Es scheint, als würde der Plan der Royal Navy aufgehen, die Meere von uns zu säubern. Wollen wir dann nicht... Was? Ich meine, lass uns doch hier bleiben. Hier? Auf Tortuga? Ja, oder woanders. Wo immer du willst. Du meinst an Land? Ja. Für immer. Warum nicht? Bist du des Kämpfens nicht langsam müde? Das ganze Töten und Blutvergießen. Das ist doch... Wofür? Mary, Wir haben keine Zukunft, Anand. In der ehrenwerten Gesellschaft ist kein Platz mehr für uns. Wir sind gesuchte Piratinnen. Aber nein, wir können nicht einfach unser bisheriges Leben an den Nagel hängen und tun, als sei nichts gewesen. Dafür hätten wir das königliche Pardon annehmen müssen, aber diese Frist ist vor 2 Jahren abgelaufen. Jetzt sind wir für immer geächtet. Aber du, my love, du kannst dich stellen und vielleicht auf Milde hoffen. Ich? Ja, wir haben dich gezwungen, dich uns anzuschließen. Damals, als wir das holländische Handelsschiff aufgerieben haben. Viele Gerichte erkennen das als Unschuld an. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Ich hatte genug Möglichkeiten zu fliehen oder es wenigstens zu versuchen. Nein, kein Gericht der Welt wird mich freisprechen. Außerdem will ich nicht ohne dich sein. Ja, aber an Land haben wir doch erst recht keine Zukunft. Auf Unzucht zwischen Weibern steht die Todesstrafe, das weißt du doch. Das heißt, nur auf dem Meer sind wir wirklich frei? Ja, zumindest scheint es so. Also machen wir weiter. A short life, but a merry one. Hi. Hi. Oh, ich habe dein Lächeln so sehr vermisst in den letzten Tagen. Na los, Anne. Lass uns die Männer zusammenrufen. Hi. Die nächste Prise wartet schon auf uns. Rein. Ihr wolltet mich sprechen, Governor? Ah, Commodore Jonathan Barnett. Ja, tretet ein. Ich wollte mit euch anstoßen, Commodore. Hier, ein Glas. Danke, Governor. Auf euch. Darauf, dass ihr das Ende der Piraterie in der Karibik eingeläutet habt. Governor. Auf euren Sieg gegen Blackbeard. Den vielleicht berüchtigsten Piraten der Karibik. Was für ein Sieg. Cheers. Cheers. Nun, Edward Teach war leider nicht der letzte Pirat in der Karibik, Sir. Ihr spielt auf diese beiden Weiber an, die Rose, mein Versorgungsschiff, gekapert haben. Anne. Anne Bonnie. Und Mary Read, Sir, ja. Sie sind Teil der Crew um Captain Jack Rackham. Gut. Dann holt sie euch als nächstes. Genau das ist mein Bestreben, Governor. Ihr rüstet euch bereits zur Abfahrt? Ja, in 2 Tagen brechen wir auf. Gut. Dann wünsche ich eine erfolgreiche Jagd. Ich bin gespannt, mit welchem angenagelten Kopf am Bugspriet ihr das nächste Mal wieder in den Hafen einlauft. Sir, dürfte ich wohl noch eine Bitte äußern? Jede, Commodore, jede. Alles, was ihr wollt. Aber bringt mir diese beiden Weiber. Ich werde ihnen und diesem ganzen Piratenpack einen Prozess machen, wie ihn die Welt westlich von London noch nicht gesehen hat. Ich brauche noch ein Schiff, Sir. Noch eins? Aber ihr habt doch schon die Liberty. Das beste Schiff in der gesamten Royal Navy. Ja, das stimmt. Aber ich gedenke, sie dieses Mal nicht selbst zu befehligen. Nicht? Nein, Sir. Ich schicke sie unter dem Kommando von Captain Williams nach Norden. Ihr? Was macht ihr? Ich werde mit dem Schiff, das ich von euch zu erhalten hoffe, nach Süden aufbrechen. Verzeiht, Commodore, aber warum? Zudem bitte ich euch darüber, Stillschweigen zu bewahren. Die Nachricht, die durch die Karibik gehen soll, möge lauten, Commodore Jonathan Barnett und die Liberty sind nach Norden aufgebrochen. Ach, während ihr unerkannt nach Süden segelt? Ganz recht, Sir. Weil sich diese Anne Bonnie dort aufhält. Genau das werde ich bald rausfinden, Sir. Den Feind in falscher Sicherheit wiegen, das gefällt mir, Commodore. Cheers! Auf euch und auf eine erfolgreiche Piratenjagd. den Segeln! Lasst die Raider fliegen! Endlich! Endlich wieder Schiffsplanken unter den Füßen! Und nichts als den Horizont vom Bug. Ei! Dann wollen wir doch mal schauen, welche fette Prise unseren Weg kreuzt. Aha. Ei! Ei! Wo ist Jack? Wo ist der Captain? Wahrscheinlich in seiner Kajüte. Und raucht. Der Steuermann wartet auf seinen Befehl. Endlich. Was? Jack muss ihm den Kurs vorgeben. Sag dem Steuermann, er soll die Raider südlich von Hispaniola halten. Aber Jack... Jack will erst wieder gestört und aus seinem süßen Opiumrausch gerissen werden, wenn wir Segel sehen. Bis dahin sage ich, wir halten uns südlich. Der Wind steht günstig. Ei! Ei! Niemand lebt gefährlicher an Bord eines Piratenschiffs als ein erfolgloser Kapitän. Wenn Jack nicht aufpasst, dann wird die Mannschaft seinen Anball zur Neuwahl stellen. Wer sagt denn, dass er ein erfolgloser Kapitän ist? Ja. Seit unserer letzten Prise ist schon einige Zeit vergangen und... Segel voraus! Was denn? Was siehst du, Pete? Französische Flagge! Ein Handelsschoner ohne Konvoi! Er ist allein! Na bitte! Da ist sie doch schon, unsere nächste Prise! Fertig machen zum Entern, Männer! Los! Ich hab nichts abbekommen. Was ist mit dir? Ich auch nicht. Was ein Glück. Danny und Luke, fessel die Überlebenden. Ei. Joe, Pete, sammel die Waffen ein. Ei. Sammy und Ted, überprüf die Laderäume. Ei, Milady. Was soll denn dieser Lärm? Könnt ihr nicht ein kleines bisschen leise? Oh, wie sieht's denn hier aus? Habt ihr etwa... Willkommen an Deck, Jack. Hab ich etwa einen Kampf verpasst? Wir haben nicht gerufen, aber du konntest es irgendwie nicht einrichten. Ja, schon gut. Wollte, jetzt benutzt das letzte bisschen Verstand, das dir das Opium noch übrig gelassen hat und teil die Beute gerecht unter deinen Männern auf, sonst... Was ist los, Sammy? Die Laderäume! Sie sind randvoll! Das ganze Schiff besteht nur aus Jamaika rum! Sieh die an. Die versoffenen Hunde. Und du? Willst du nichts trinken? Ja, zumindest nicht so viel wie diese Saufköpfe hier. Wir könnten die Segel über den Köpfen anzünden und wir würden nichts davon mitbekommen. Lass ihnen doch den Siegestaumel. Hier in dieser Bucht ankern wir gut geschützt. Die Felsen zur Seeseite geben uns Deckung. Der Platz ist perfekt. Ja. Oder die perfekte Falle. Anne, entspann dich mal. Die großen Handelsrouten verlaufen viel weiter nördlich. Keiner vermutet uns hier. Ja, trotzdem wäre es mir lieber, wir wären draußen auf See. In Bewegung. Aber doch nicht mit den Saufköpfen hier. Nein, natürlich nicht. Was war das denn? Ja, egal. Gleich noch mal. Du, getroffen, Nebel. Das hat ja nicht mehr die Hand getroffen. Okay, nicht. Du bist. 3, 1. Oh, nee, ne? Ja, was macht ihr denn da? Was soll das? Wir üben Zielschießen. Oh. Anne und Mary, meine Königinnen. Hört sofort auf damit. Die Königinnen der Karibik. Hey, ihr sollt aufhören. Sag du uns nicht, was wir zu tun oder zu lassen haben. Captain dieses scheiß Schiffes bin immer noch ich. Hey, Anne hat recht, Jack. Ihr verschwendet wertvolle Munition. Jetzt bist du dran. Los. Okay, 3, 1. Treffer! Das Feuer ist meilenweit zu sehen. Gerade heute Nacht. Neumond. Kein einziger Stern im Himmel. Die Palme ist bald abgebrannt und dann ist alles wieder dunkel. Mach dir keine Sorgen, Anne. Ja, hoffentlich hast du recht. Was ist los, Bellingham? Kommodore? Ihr wolltet informiert werden, wenn sich etwas Auffälliges ereignet. Ja, was habt ihr entdeckt? Ein Feuer, Sir. Auf einer laut Kartenmaterial unbewohnten Insel. Hier, das Fernglas. Die Insel ist sehr weit entfernt. Könnt ihr sie sehen? Und das Feuer? Ja, ich sehe es. Hamilton und Smith meinten vorhin auch Kanonenschüsse wahrgenommen zu haben. Kanonenschüsse? Ja, Commodore. Aber nirgendwo um uns herum sind Signallichter anderer Schiffe zu sehen. Wir gehen daher davon aus, dass eventuell dort hinten in der Inselbucht hinter den Felsen ein Schiff ankert. Ja, Commodore. Bellingham, weck die Mannschaft. Gebt Befehl zum Löschen unserer Signallichter. Wir navigieren blind und nähern uns so lange unbemerkt dieser Insel dort hinten, wie es nur geht. Aye, Sir. Und schickt mir Stuart her. Schnell! Aye, Sir! Kann das wirklich sein? Bist du das da drüben, Anne? Bist du es wirklich? Ihr wolltet mich sprechen, Commodore? Stuart. Dieser Rumschoner, der überfallen und geplündert wurde. Wurde südlich von Hispaniola aufgerieben, Sir. Auf exakt diesem Breitengrad. Etwa eine Tagesfahrt von hier. Dann bist du es. Sir? Wenn nicht ihr, Stuart. Wegtreten! Aye, Sir! Volle Kraft voraus, Männer! Aye, Sir! Ich will vor Tagesanbruch an dieser Insel dort hinten sein! Aye! Du bist es. Du bist es. Ich weiß es einfach. Bald sehen wir uns wieder, Anne. Ihr habt gerade die 7. Folge von Anne Bonny, die Piratin, gehört. Ich freue mich total, dass so viele von euch mit Interesse, Bewertung und Feedback dabei sind. Macht gern weiter so. Auf einigen Podcast-Plattformen könnt ihr Sterne vergeben. Und mich erreicht ihr ganz einfach per Mail piratin@wdr.de. Was denkt ihr über das, was bisher geschah? Macht gern auch andere auf meine Geschichte aufmerksam. Ihr findet den Link zum Teilen in der Beschreibung. Frei für immer. Eure Anne Bonny. Ihr möchtet mehr? Weitere Hörspiele mit wahren Geschichten gibt es im Hörspiel-Podcast Dunkle Seelen. Düstere Verbrechen und die dunkelsten Seelen der Geschichte. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt.